Science Fiction als Radiospiel. In dieser Heidelberger Sendereihe aus der Wissenschaftsredaktion werden in Spielform und mit einer gehörigen Portion Fantasie Zukunftsmöglichkeiten wissenschaftlicher oder technischer Entwicklungen vorgezeichnet. Als Wiederholung einer Produktion aus dem Jahre 1975 hören Sie heute Projekt Pandora von Hermann Ebeling. Die Vorstellung, wie es wohl auf der Erde aussieht, nachdem es der Menschheit gelungen ist, sich selbst auszurotten, diese Vorstellung hat schon manches Science-Fiction-Autors Fantasie gereizt. In der Manier eines Historikers, der Quellenmaterial zusammenträgt, das Aufschluss darüber gibt, welche Kräfte ein bestimmtes Ereignis bewirkt haben, sind in diesem Science-Fiction-Spiel Computerbatterien damit beschäftigt, miteinander Tonaufnahmen auszutauschen und deren Inhalt zu interpretieren. Mosaikartig entsteht so ein Bild vom Ablauf der Ereignisse vor der Situation, die vorgeführt wird. Pandora 1. Projekt Pandora. Ich beende Arbeitsgang 7-22. Falls ich keine neue Anweisung bekomme, beginne ich Arbeitsgang 7-23. Pandora 1. Projekt Pandora. Arbeitsgang 7-23. Die Fragestellung lautet: Wie wird die Bevölkerung der Föderation Europa auf den Einsatz atomarer, bakteriologischer und chemischer Waffen reagieren? Pandora 2. Projekt Pandora ist schon wiederholt bearbeitet worden. Die bisherigen Arbeitsgänge haben kein eindeutiges Ergebnis gebracht. Pandora 1. Einzelanalysen können jederzeit abgerufen werden. Ich weise das Bedienungspersonal darauf hin, dass die akustische Wiedergabe der einzelnen Arbeitsgänge jederzeit unterbrochen werden kann. Pandora 3. Ich variiere innerhalb der einzelnen Aufnahmeperioden wieder nach dem Gesetz des Zufalls. Zum vorhandenen Material kommen Neuaufnahmen aus allen Aufnahmebereichen. Die vorläufige Deutung bei der Registrierung hat keine neuen Anhaltspunkte ergeben. Pandora 2. Das war vorauszusehen. Ich weise das Bedienungspersonal nochmals darauf hin, dass die meisten Außenmikrofone seit langem ausgefallen sind. Pandora 3. Ich überspiele eine Zufallsauswahl der letzten Aufnahmeperiode. Zufälliger Bevölkerungsquerschnitt. London, Piccadilly Circus. Pandora 3. Mikrofon hat die Aufnahme selbstständig abgebrochen. Eine weitere Aufnahme. Repräsentativer Bevölkerungsquerschnitt. Großstadt. Wohnung. Pandora 3. Mikrofon hat die Aufnahme selbstständig abgebrochen. Eine weitere Aufnahme. Zentrales Informationsamt, Sekretariat. Pandora 3. Mikrofon hat die Aufnahme selbstständig abgebrochen. Ich beende die Überspielung der Zufallsauslese. Die Aufnahmen werden chronologisch in das vorhandene Material übernommen. Pandora 1. Projekt Pandora. Arbeitsgang 7-23. Die Fragestellung lautet: Wie wird die Bevölkerung der Föderation Europa auf den Einsatz von ABC-Waffen reagieren? Pandora 3. Ich beginne mit der Übermittlung der Aufnahmen. Die Wiedergabe kann von Pandora 1 und Pandora 2 und vom Bedienungspersonal jederzeit unterbrochen werden. Ich hole mir meine Wurst schon wieder. Eine Viehseuche wäre ausgebrochen. Ach, dann sollen wir doch keine Touristen ins Land holen, wenn wir nicht einmal für Hygiene sorgen können. Ich hatte eine Robinson-Safari gebucht. Da habe ich eine Herde Rinder gesehen. Sah nicht schön aus, kann ich Ihnen sagen. Stehen teilnahmslos da. Der Kopf passt auf den Boden. Atem krampfhaft und hektisch. Die Muskeln und die Glieder zucken in Krämpfen. Blut aus Maul und Nase. Ja, und plötzlich stürzen sie zu Boden. Krämpfe und dann ist es aus. Jetzt hören Sie doch auf. Ich bin hergekommen, um mich zu entspannen. Nicht um mir solche Schauergeschichten anzuhören. Die Jagdsafari war teuer genug. Ja, blutigen Schaum vor dem Boden. Ja, die Farbaufnahmen, die sollten Sie mal sehen. Wo fliegen Sie denn nächstes Mal hin? Na, bestimmt nicht wieder hierher. Ich hatte an Feuerland gedacht. Wissen Sie, die Menschen dort, die sind so noch richtig menschlich und so unberührt. Sie sehen aber aus, als wäre es Ihnen egal, dass wir wieder nach Hause geflogen werden. Meinen Sie? Wir schleppen Breitinger. Ich war mal Professor für... Na, tut ja nichts zur Sache. Sie sind mir schon während der ganzen Reise aufgefallen. Immer so nachdenklich. Hat man das gemerkt? Ich heiße Irene Gronau. Ich bin Biologin. Aha. Und da werden Sie mir ja sagen können, wieso hier plötzlich so von einem Tag auf den anderen eine Viehseuche ausbricht. Meinen Sie nicht, das kann immer mal passieren? Nein, da steckt etwas anderes dahinter. Hören Sie zu. Ich habe diese Reise mit Absicht gebucht. Ich wollte mal sehen, wie diese Seuchen ausbrechen, von denen wir immer wieder hören. Leider verstehe ich nichts von Biologie, aber ich glaube nicht an Zufall. Wenn Sie so offen mit mir reden, ich glaube auch nicht dran. Und darum bin ich nach Afrika geflogen. Ich habe gedacht, hier kommst du der Wahrheit ein bisschen näher. Biologin sind Sie? Ja. Wenn Sie wirklich ernsthaft hinter der Wahrheit her sind, vielleicht könnte ich Ihnen dabei helfen. Vielleicht kann ich Sie ins zentrale Informationsamt bringen. Dann wären Sie dem Ding schon mehr auf der Spur als hier. Wirklich. Haben davon früher noch ein paar Freunde sitzen. Wenn das Ihr Ernst ist, dann hätte die Reise doch noch einen Sinn. Pandora 3. Der weitere Inhalt der Aufnahme ist für unsere Fragestellung nicht interessant. Pandora 1. Ich schlage vor, in Arbeitsgang 7-23 die Stimme Irene Gronau weiter zu verfolgen. Das Bedienungspersonal kann jederzeit eine gegenteilige Anordnung geben. Pandora 3. Aufnahme Zentrales Informationsamt. Selbstschutz muss sein, das ist, Selbstschutz muss sein, stell dich drauf ein. Selbstschutz schadet auf keinen Fall. Selbstschutz kannst nur du dir geben. Selbstschutz kannst nur du dir geben, alle wollen überleben. Selbstschutz kannst nur du dir geben, alle wollen... Wohlstand, Seeberg. Wohlstand, Professor Schmidt. Das ist Hans Seeberg, das ist Frau Gronau, neue Mitarbeiterin in der Abteilung. Wohlstand. Bitte nehmen Sie doch Platz. Herr Seeberg ist unser Hauspoet. Spuckvortrag. Sein Dutzend Sprüche, wenn es sein muss, ne? Kommen Sie voran? Ja, so lala. Hören Sie, wir brauchen da was über Milzbrand. Und so eine unauffällig verpackte Geschichte, dass das Ganze halb so schlimm ist. Ja, ich habe gehört, Kalari hat Bakterien eingesetzt. Ja. Und Garvia wird nicht lange auf sich warten lassen. Ja, da schauen Sie sich mal die Statistik an. Hier, Milzbrand, fast ausgerottet in den 80er Jahren. Noch mal ein paar Fälle, alle 2 oder 3 Jahre und jetzt das. Ja. Vielleicht hat man zu viele Antibiotika gegeben. Ja, meinen Sie? Aber nur in Garvia? Und genau in den Gebieten, die ein paar hundert Meilen von Kalari entfernt sind? Der gesamte Garvias, der hat bei der Weltorganisation ein paar Untersuchungen beantragt. Aber stellen Sie mal fest, ob eine Bakterie garvianischer oder kalavischer Herkunft ist. Ja, ich kann's nicht. Naja, so schlimm wird das Ganze ja nicht sein. Hier kommt ein Reicher ins Himmelreich als eine Bakterie über die Sahara. Erklären Sie doch Frau Gronau ein bisschen, was Sie machen. Sie kann Ihnen dafür beim Milzbrand helfen, nicht? Ja. Gut. Wohlstand. Wohlstand. Das ist vielleicht ein altes Ekel, der Spätrango. Brauchen Sie? Nein, danke. Was ich mache? Also Folgendes. Immer wenn das Zentrale Informationsamt eine neue Kampagne startet, dann darf ich die Sprüche dazu erfinden. Gewissermaßen die Kultur neben den neuen Gasmaskenmodellen, den verkleinerten Atropinspritzen und den geschmackvolleren Schutzanzügen. Glauben Sie an das, was Sie tun? Dafür werde ich bezahlt, dass ich überzeugend klinge. Nein, ich meine, glauben Sie, dass man sich selber schützen kann? Ja, ein bisschen schon. Vielleicht, wenn es nicht hart auf hart geht. Und außerdem... Sagen Sie mal, es gibt hier überall Warnlampen und Summe. Aber das violette Ding da oben, so eins habe ich noch nirgendwo gesehen. Ja, das da? Ja. Wissen Sie, wie wir das nennen? Das ist das Auge der Pandora. Das Auge der Pandora? Ja. Da sitzt oben dran ein Mikrofon. Und das geht folgendermaßen. Wir haben eine Außenstelle irgendwo in den Bergen. Da stehen drei Computer, Pandora 1, 2 und 3. Die sammeln ständig Informationen an wichtigen Schaltstellen, draußen auf der Straße, in manchen Wohnungen, also überall in der Welt. Mhm. Die Aufnahmen, die werden dann gespeichert und unsere Wissenschaftler lassen sich von den Dingern alle möglichen Fragen beantworten. Wie steht die Bevölkerung zur Regierung? Was sind die Chancen einer neuen Platz für das neueste Kampagne? Ja, was weiß ich. Ja, da oben muss es inzwischen ein riesiges Archiv geben. Und, ja, Sie können mir bei dieser Milzbrand-Geschichte helfen. Ich bin Biologin, ich verstehe nicht viel von Waffentechnik, aber Milzbrand müsste eigentlich die ideale bakteriologische Waffe sein. Wenn man sowas sagen darf. Ja, klar. Das ist ja vorerst nur Theorie. Bacillus anthracis bildet Sporen, die jahrelang in trockenem Boden ausharren können, die selbst kochendes Wasser überstehen. Auf den Menschen übertragbar sind. Natur entdeckt perfekte Zeitsündermine. Mhm. Lungenmilzbrand. Wenn die Bakterien eingeatmet werden, verläuft meistens tödlich. Die Behandlung müsste einsetzen, bevor die Symptome deutlich sind. Und die Symptome können höchst unterschiedlich sein. Milzbrand. Die Waffe des kleinen Mannes. Da lässt sich was Schönes draus machen. Komischen Humor haben Sie. Ja, das ist ein Berufsübel. Kommen Sie, Frau Gruner. Wir gehen erstmal was essen. Ja? Wichtig wird der ganze Milzbrand ja wohl jetzt nicht sein. Na gut. Dann erzähl ich. Pandora 3. Die weitere Aufnahme ist für Fragestellung 7-23 uninteressant. Ich gebe eine Zusatzinformation aus dem historischen Archiv. Während des Zweiten Weltkriegs hat das britische Kriegsministerium Granard Island vor der Küste Schottlands mit Milzbrandbazillen verseuchen lassen. Die Opfer waren Schafe. Die Insel war noch in den 70er Jahren verseucht und unbetretbar. Pandora 1. Sind weitere Aufnahmen zum Komplex Milzbrand vorhanden? Ist die Seuche erloschen? Pandora 3. Neue Seuchen gab es Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre. Aufnahmen neuesten Datums liegen nicht vor. Die Seuche scheint erloschen. Pandora 2. Die Epidemien der 70er und 80er Jahre sind im Zusammenhang mit vergleichbaren Seuchen zu sehen. Im Arbeitsgang 7-12 war ermittelt worden, dass mindestens drei Epidemien mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit künstlich hervorgerufen worden waren. Die Cholera-Epidemie im Nahen Osten. Sämtliche Planquadrate. Die Typhuswellen in den gleichen Planquadraten. Die südafrikanische Tularemie der Jahre 83-85. Pandora 3. Die Zunahme der Weltbevölkerung hat sich durch die Seuchen nur geringfügig verlangsamt. Pandora 1. In keinem Fall kam es zu Paniken großen Ausmaßes. Seuchen als Kampfmittel sind noch nicht in das Bewusstsein der Bevölkerung gedrungen. Pandora 2. Offensichtlich steht die Bevölkerung den B- und C-Waffen desinteressiert gegenüber, weil keine historischen Erfahrungen bestehen. Ich vermute eine psychologische Hemmung. Pandora 3. Ich vermittle einen Ausschnitt. Zentrales Informationsamt. Glaubst du denn nicht, mir hängt das auch zum Hals raus, den Leuten Sand in die Augen zu streuen? Dann tu's doch nicht, Sebert. Du tust doch das Gleiche. Ich bin in das Informationsamt gekommen, um herauszufinden, was gespielt wird. Dann werde ich die Öffentlichkeit unterrichten. Wie denn? haben keine Waffen erfunden, die die Militärs nicht auch eingesetzt haben. Erst erfinden sie das Dynamit und dann stiften sie den Nobelpreis. Aber du kannst doch nicht im Ernst den Wissenschaftlern vorwerfen. Tausende von Chemikalien haben sie erprobt. Und Dutzende von Giften haben sie eingesetzt. Aber du musst doch zugeben, dass der Einsatz im Ersten Weltkrieg abschreckend gewirkt hat. Im Zweiten Weltkrieg hat keine Seite Gas eingesetzt. Also jedenfalls nicht an den Fronten. 12.000 Tonnen Tabunen haben die Deutschen produziert. Also ich glaube, wir müssen uns freimachen von dem Gedanken, dass neue Kampfstoffe grundsätzlich inhumaner sind als die herkömmlichen. Du redest schon wie alle anderen. Verstehst du, wir müssen der Welt klar machen. Pandora 2. Es ist auffällig, wie bei der Diskussion über ABC-Waffen immer wieder Emotionen die Argumente überlagern. Die Bevölkerung der Föderation Europa wird noch lange nicht für eine offene ABC-Strategie reif sein. Pandora 3. Ich übermittle Aufnahmen zur chemischen Strategie. Stichwort Napalm. Pandora 1. Ich bitte, weitere Aufnahmen zur Stimme Irene Gronau vorzulegen. Sind solche Aufnahmen vorhanden? Pandora 3. Aufnahme repräsentativer Bevölkerungsquerschnitt. Akademiker, über 70 Jahre, Wohnung. Haben Sie etwas herausfinden können? Ich merke eigentlich nur, dass die Leute nicht besonders hinter ihrer Aufgabe stehen. Immer das Gleiche. Nach Feierabend schimpfen und tagsüber sind sie die besten und loyalsten Funktionäre. Glauben Sie, ich kann im Informationsamt etwas Nützliches tun? Tja, das kommt auf Ihren Einsatz an. Wenn man nur eine Stunde lang die Leute ernsthaft ansprechen könnte. Eine Stunde lang die Wahrheit sagen und nicht einen Aufguss aus Lüge und Psychologie. Wer weiß, ob sie hören werden. Ich fürchte, die Welt wird im allgemeinen Desinteresse zugrunde gehen. Das muss man nicht. Naja, ich kann sowieso nichts mehr tun. Manchmal noch, naja, halb vergessene Beziehungen ausnutzen. Und ansonsten die Rolle eines komischen Alten spielen. Ah, sieh da, das Auge der Pandora ist wieder in Betrieb. Aha. Wie sind Sie eigentlich zu der Ehre gekommen? Och, ich fürchte, das war eine reine Zufallsauswahl. Aber was ich gerade sagte, in meiner Jugend, da war Krieg eine schwierige Kunst. Ars bellica, ars militaris. Und heute? Heute werden Aerosole versprüht, so simpel wie jeder Insektenspray. Das ist der Fortschritt. Schon in den 50er Jahren. Ja. Schon in den 50er Jahren, da schauen Sie mal hier. Hier, Serie M121. Eine Nervengasartilleriegranate. Tja, die Amerikaner hatten schon immer etwas für schnittige Formen übrig. Und hier dann die Senfgas-Thermogenerator-Bombenbündel. Die was? Tja. Das Wort ist ein bisschen schwierig, aber die Sache ist ganz einfach. Eine große Bombe teilt sich in 64 kleine Bomben. Die bestreuen 7000 Quadratmeter und nach 2 Minuten ist alles still. Wie Sie das alles im Kopf haben. Ja. Kriegskunde ist ein bisschen mein Hobby in meiner Jugend. Ich war damals im Russland-Feldzug dabei und da... Pandora 1. Ich gebe zu bedenken, dass die Kriegsschauplätze der 70er und 80er Jahre die Funktion von Testgeländen hatten. Ich verweise auf die in früheren Arbeitsgängen übermittelten Beispiele ökologischer Strategien. Die Zerstörung der Flora, das Anzapfen von Wolken. Pandora 2. Offensichtlich wurde die Taktik einer langsamen Eskalation angewendet. Militärische Gründe konnten nicht gefunden werden. Es ist anzunehmen, dass psychologische Hemmschwellen abgebaut werden sollten. Pandora 3. Ich übermittle eine weitere Aufnahme mit der Stimme Irene Gronau. Zentrales Informationsamt. Ein schönes Spiel. Ach ja? Ja. Ich hatte dir das ja gleich gesagt damals. Also, das ist ein ganz tolles Spiel. Ich hätte auf Orange gesetzt. Ich sitze schon seit Wochen daran. Ja, aber viel weiter gekommen bist du nicht, oder? Nein, nein. Weißt du, also manchmal habe ich den Eindruck, wir sollen in Wirklichkeit gar nicht weiterkommen. Das verstehe ich nicht. Ja, einmal ist es unsere Aufgabe, den Zivilschutz populär zu machen. Aber andererseits, jedes Mal, wenn ich wirkliche Informationen geben will, dann heißt es, nein, Staatsgeheimnis. Du kennst ja die Berichterstattung über Afrika. Ich das kann. Ja, wie willst du denn den Leuten klar machen, dass sie bedroht sind, wenn die Gefahr gleichzeitig ins Lächerliche heruntergespielt wird? Ein Gasangriff. Ein Gasangriff, der läuft am Schluss dann immer auf so eine Art komplizierter Erkältung hinaus. Dann kommen die ABC-Engel, die Kliniken machen ihre Tore weit auf und zum Schluss wird die ABC-Spange kistenweise verteilt. Alter, keine Ahnung. Zum Verzweifeln. Keine Ahnung. Na, und wenn wir die Leute zwingen, Gasmasken zu kaufen oder Schutzräume zu installieren, dann heißt es, wir bereiten einen Krieg vor. Oh, unsere neueste Erfindung ist ein Preisausschreiben. Was ist Tabun? Ein Verbot, ein tropischer Sturm oder ein Giftgas und so weiter. Erster Preis, eine Reise zum Mond und... Pandora 3. Aufnahme Fort Wedding. Pandora 1, ich unterbreche. Lässt sich die Aktion Preisausschreiben weiterverfolgen? Pandora 3. Repräsentativer Bevölkerungsquerschnitt. Akademiker, über 70 Jahre, Wohnung. Wohlstand. Setzen Sie sich. Danke. Ich bin Sonja Gerstner, Bürgernummer 23. Ja, angenehm, Wohlstand. Ich habe Sie schon draußen auf dem Laufband gesehen. Aber wenn Sie von der Aktion Sprich mit den Alten kommen, können Sie gleich wieder gehen. Ich brauche keine Ansprache. Nein, ich habe etwas ganz anderes auf dem Herzen. Herzen, wie das klingt. Das Zentrale Informationsamt veranstaltet so ein Preisausschreiben. Und da habe ich gedacht, unser Gruppenvater hat mal gesagt, Sie wären früher Professor gewesen und so. Chemie. Ah. Ich meine, dass Sie mir etwas über Chemikalien und Bakterien erzählen. ABC-Waffen? Das große ABC. Das interessiert Sie? Man kann eine Reise zum Mond gewinnen. Ja, oder zur Hölle mit vielen Reisegefährten. Oder eine Reise ins Paradies mit Psychokampfstoffen. Da sind sie, die Incaps, Mescalin, Bufotenin, Psilocin, Psilocybin, Ibogain, LSD, Ditran, die Cannabinole und WZ. Ja, trockene, gerötete Haut, Beschleunigung des Pulses, Kopfweh, Schwindel, Schläfrigkeit, Halluzinationen, geistesgestörtes Verhalten. Ehrlich. Und wenn sie wieder zu sich kommen, ist der Krieg vorbei. Praktisch, was? Ja. Dann kommen die chemischen Kampfstoffe. Nervengase, Tabun, Saren, Soman. Ja, da waren noch Wissenschaftler mit poetischem Gefühl. Stammten ja auch aus Deutschland, der Heimat der Romantik. Die Amerikaner haben GA, GB, GD daraus gemacht. Speichelfluss, Schwitzen, Übelkeit, Erbrechen, Krämpfe, Abgang von Stuhl und Harn, ruckweise Bewegung, Zuckung, Taumeln, Verwirrtheit, Koma, Ersticken. Ja, und dann Phosgen. Blausäure, Senfgas, Stickstoff-Senfgas. Das Quiesenfgas senkt sich wie ein zarter Nebel auf die Erde herab. Und dann ist alles aus. Aus? Ja. Husten, Würgen, Schaum vor dem Munde, Zyanose, Ersticken, Schwindel, Krämpfe, Bewusstlosigkeit, Ersticken. Ja, das war sehr freundlich von Ihnen. Die Fragen sind ja nicht so schwer. Na ja, gehen Sie doch nicht. Wir haben ja noch gar nicht von den bakteriologischen Waffen gesprochen. Nach denen wird auch gefragt, oder? Ja, das schon. Na also, die kleinsten Waffen, die es je gab, aber die stärksten. Hier eine Kompanie Milzbrandbakterien hat Platz in dem Stecknadelkopf. Dort eine Kompanie Cholera, ein Sturmtrupp Brucellose, ist aber selten tödlich. Ein Bataillon Tularemie, ein gemischter Kampfverband Genickstar, Poliomyelitis, Pop und Gelbfieber. Und dann, wenn nichts anderes mehr hilft, die Elitetruppen. Die apokalyptischen Retter, Pest und Botulin. Schwäche, Schwindelgefühl, Lähmung der Schluckmuskeln, Lähmung der Atemmuskeln. Aus. Das ist so furchtbar. Jetzt läuft sie weg. Dabei sieht sie den Schrecken jeden Tag auf der Fernsehwand. Aber schön sachlich verpackt. Pandora 1. Welche Bedeutung haben die Kampagnen gegen die ABC-Waffen gewonnen? Pandora 3. Zufälliger Bevölkerungsquerschnitt. Selbstschutzveranstaltung. Meine Damen und Herren, Wohlstand, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich im Namen des Zentralen Informationsamtes. Sie alle haben an unserem Preisausschreiben teilgenommen. Bevor wir die Gewinner ermitteln, wird Professor Schmidt-Rangon ein paar Worte über den Sinn unserer Arbeit sagen. Ein potenzieller Gegner, der weiß, dass wir uns schützen können, nie den ersten Schlag riskieren. Er muss nämlich mit dem Gegenschlag rechnen. Eine ungeschützte Nation muss jeden Nachbarn zum Angriff herausfordern. Der Preisverteilung steht nichts mehr im Wege. Diskussion. Also, Diskussion. Bitte? Diskussion. Ja, bitteschön. Wohlstand. Es gibt keinen Schutz gegen ABC-Waffen. Was hier geschieht, ist, dass man uns Sand in die Augen streut. Ja. Wann haben Sie das letzte Mal Nachrichten und Bilder aus Zentralafrika auf der Bildwand gesehen? Wieso ist die Bevölkerungszahl Indiens auf einmal kleiner geworden? Der letzte große Krieg ist im Gange und wir merken es nicht. Meine Damen und Herren, ich möchte doch bitten, ja, die Preisverteilung. Ja. Glauben Sie doch nicht, dass eine Gasmaske und ein Schutzanzug Ihr Leben retten können. Glauben Sie doch nicht, dass Sie ärztlich versorgt werden können, wenn Millionen in die Krankenhäuser müssten. Wie sollen Wasserwerke, Kraftwerke und Atommeiler weiter funktionieren, wenn die Arbeiter Pest oder Cholera oder Milchbrand haben? Glauben Sie doch nicht, dass Leute, die unter Drogeneinfluss stehen, eine Gesellschaft funktionstüchtig erhalten. Der Weltbrand, meine Damen und Herren, der Weltbrand hat begonnen. In ein paar Jahren stehen nur noch leere Städte und Dörfer in einer toten Landschaft. Und vielleicht funktionieren noch 3 oder 4 Computer. Denen können Senfgas und Botulin nämlich nichts anhaben. Vielen Dank, Herr. Bitte, der Herr dort drüben. Ich meine, dass das nicht so schlimm kommen wird. Wenn wir in die Weltgeschichte zurückblicken, dann können wir doch da einen Prozess der Humanisierung feststellen. Ja, wir müssen langsam und beharrlich weiterarbeiten. Es gibt doch da das Rote Kreuz, es gibt da die Haager Landkriegsorden, es gibt die Genfer Verträge. Das sind doch alles Zeichen dafür, dass es möglich ist, die Kriege mit Gesetzen in den Griff zu bekommen. Meine Damen und Herren, wenn ich die Diskussion dann vielleicht damit abschließen darf, für die nördliche Hemisphäre, das wird immer wieder festgestellt, besteht keinerlei direkte Gefahr. Und wer produziert die Bakterien und die Chemikalien? Wer hat den künstlichen Regen erfunden? Wer hat das Know-how für die Atombomben nach Südamerika? Sicherlich alles sehr interessante Fragen, aber wir müssen die Diskussion jetzt abbrechen. Ja, genau. Ja, da kommt ja auch schon unsere liebe Trommel mit den Losen. Gleich werden wir wissen. Pandora 3. Aufnahme Zentrales Informationsamt. Wohlstand. Ich bin Irene Grunau. Meinen Namen werden Sie kennen. Ja. Karl Karlsson, nicht vorbestraft, 3 Eintragungen in der politischen Kartei. Sie haben neulich in der Veranstaltung einige sehr interessante Diskussionsbeiträge gegeben. Wir würden gerne noch ein bisschen mit Ihnen weiter diskutieren. Ja. Es hat uns interessiert, wie Sie so ganz allein auf eine Reihe von Argumenten gekommen sind, die eigentlich lang vergessen waren. Wissen Sie, im Grunde ziehen wir doch alle am gleichen Strang. Sie wollen den Krieg verhindern und wir wollen es auch. Nur unsere Methoden sind verschieden. Ja. Hier, schauen Sie mal zum Fenster raus. Das Leben da, diese Menschen wollen wir schützen. Ja, das ist richtig. Pandora 3. Der folgende Teil der Aufnahme ist verstärkt. Das Gespräch wurde offensichtlich zum geöffneten Fenster hinausgeführt. Hören Sie zu. Ich habe Sie kommen lassen, weil das, was Sie gesagt haben, mich persönlich interessiert. Ich weiß auch, dass es keinen Schutz gibt, aber ich weiß nicht, was ich gegen diese Tatsache tun kann. Wirkliche Hilfe bringt nur die Vernichtung aller ABC-Waffen. Mhm. Solange es in sogenannten Kulturnationen noch eine Atomrakete, noch einen Stamm Pesterreger und noch eine Tonne Giftgas gibt, solange wird die Todesdrohung über uns schweben. Schauen Sie, ich gehöre zu einer Gruppe. Wir haben 10 Jahre lang versucht, die Öffentlichkeit zu interessieren. Der Erfolg? Nichts, gar nichts. Mhm. Niemand will hören, niemand will an das Entsetzliche glauben, es sei denn, es spielt sich auf der anderen Seite der Erdkugel ab. Vielleicht kann man von hier, von meiner Stellung aus etwas erreichen. Wissen Sie, wir sollten uns mal außerhalb des Amtes treffen. Pandora 3. Aufnahme Zentrales Informationsamt. Direktion. Professor Schmidt-Rathborn. Nehmen Sie Platz, Eber. Hier, gerne. Schlucken Sie eine mit? Nein, danke. Ich nehme die Tagesdosis immer auf einmal. Es soll wirksamer sein. Ja, die Gesundheit. Müssen wir eigentlich alle mehr dafür tun. Da forschen und forschen wir. Nur uns selbst können wir nicht kurieren. Ja, so. Na, aber deswegen habe ich Sie nicht rufen lassen, um Ihnen was vorzuklagen. Fort Wedding hat mich gebeten, Ihnen einen guten Mann zu schicken. Die Andenföderation will ein paar Artikel unserer BC-Verteidigung bei sich hier anführen. Wäre ein ganz fetter Brocken. Ja, ein paar Spezialisten waren schon hier. Und jetzt soll jemand hinfliegen, das Zeug bei der Truppe ein bisschen vorführen. Ein paar Faustregeln und so. Ich habe an Sie gedacht. Die Sache würde Sie in der Laufbahn ganz schön voranbringen. Also? Naja, Verstehen Sie mich nicht falsch, aber das muss ich mir überlegen. Naja, hier sind ein paar Unterlagen. Aber Sie kennen... Pandora 3. Projekt Pandora. Arbeitsgang 7-23. Zufallsauslese Archiv. Paul Weiß vom Rockefeller Institut bei der Tagung der Amerikanischen Chemischen Gesellschaft 1960. Cleveland, Public Hall. Wir müssen die Welt davon überzeugen, dass die biologische und chemische Kriegsführung kein schmutziges Geschäft ist. Sie ist nicht schlimmer als andere Tötungsmittel. Pandora 1. Ich unterbreche die Zufallsauslesearchiv. Gibt es weitere Aufnahmen mit Informationsträger Seeberg? Pandora 3. Aufnahme Andenföderation. Camp San Jose. Verdammt unbequem, dieser Anzug. Wie Astronauten sehen wir aus. Wenn man wenigstens wüsste, ob sie wirklich helfen. Wollen Sie das Risiko eingehen, den Ernstfall zu proben? Eine solche in die Luft spritzen? Naja. 10 Keime brauchen nur unter Ihrer Gasmaske durchzuschlüpfen. Pop aus. Hier auf den Anzügen sehen Sie diese aufgenähten Stoffstückchen. Wie geflickt sieht das aus? Ja, guck mal. Ja, im Ernstfall, wenn dieser Stoff mit flüssigen Chemikalien in Berührung kommt, verfärbt er sich. Bei Ihrer Standardausrüstung finden Sie spezielle Beute, mit denen wischen Sie die Uniformstellen ab, wo die Chemikalien hingekommen sind. Ein Putzfrauenkrieg wird das. Ja, außerdem wird jede Gruppe mit Geräten ausgerüstet, die sofort melden, wenn Gase festgestellt werden. Und diese biologischen Waffen, wenn plötzlich Viren und Bakterien auf uns runterregen? Ja, ja, das ist eine sehr gute Frage. Da sind wir auch am Forschen. Und unsere möglichen Gegner auch. Darin besteht die Sicherheit. Schöne Sicherheit. Ja, und wie gesagt, beim ersten Anzeichen Atem anhalten, Gasmaske aufsetzen. Beim geringsten Verdacht auf Vergiftung die Atropinspritze. Vorsicht, dass Sie nicht auf den Knochen stoßen. Das könnte Komplikationen geben. Ja, so. Und jetzt das Ganze nochmal. Pandora 3. Nachrichtenarchiv. Die Spannungen zwischen der Andenföderation und der Südamerikanischen Republik treiben einen neuen Höhepunkt zu. Der Geschäftsträger der Föderation erklärte, es komme jetzt darauf an, das Leben der föderierten Bürger zu schützen. Der Geschäftsträger der Republik erklärte, man werde alles tun, um den Freiheitskampf des Nachbarvolkes zu unterstützen. Pandora 3. Andenföderation. Camp San Jose. Casino. Noch zwei... Wie nennen Sie das? Tequila. Noch zwei Tequila. Scheint Ihnen ja zu schmecken. Außerordentlich, Frau Leutnant. Sie können ruhig Ihr Nächstes zu mir sagen. Nach Dienstschluss kann mir die Armee der Andenföderation gestohlen bleiben. Wollen wir mal tanzen, Ines? Ja. Wenn Sie von Ihren Vorführungen nicht zu müde sind. Ich finde gut, wie Sie das machen. So sachlich und nüchtern. Da soll ich Horrorgeschichten erzählen. Kein Mensch weiß, wie ein ABC-Krieg wirklich aussieht. Unsere Handbücher lesen sich wie Gebrauchsanweisungen für Düngemittel. Vielleicht sollte man uns mal eine Ausgabe der Apokalypse dazu... Alarm! Im Bau 14. Ich muss zum Kommando. Ah, keine Aufregung, ich muss einen Probealarm. Los, kommen Sie mit mir. Jetzt lass mich doch mal durch. Aua! Nicht atmen. Taschen. Hier, die Maske. Ich glaube, wir haben nichts abgekriegt. Haben Sie vor dem Kurs das Breitbandantibiotikum bekommen? Ja. Wo wollen Sie denn hin? Die Masken verteilen. Hey, los. Aufziehen. Ja, schnell. Ja, danke. Nein, so. Ja, was soll denn das? Schnell. Hier ist noch eine. Gehört das Ganze auch zum Ausbildungsprogramm? Probealarm, dann können wir die Dinger ja wieder aufbehalten. Ausziehen. Sind Sie wahnsinnig. Los, den Koffer. Oh, den Koffer, wir müssen die Testbatterie installieren. Oh. Da, draußen. Mein Gott. Atropinspritzen, kommen Sie. Pandora 3. Aufnahmen Nachrichtenarchiv. Als Vergeltung für den heimtückischen Überfall auf das Erholungslager Camp San Jose hat die Andenföderation in der Südamerikanischen Republik militärische Anlagen unschädlich gemacht. Die Südamerikanische Republik hat beschlossen, dem Terror der Andenföderation mit verschärften Maßnahmen zu begegnen. Radio Mansa, die Südamerikanische Republik ist befreit. Der letzte Widerstand der Söldnertruppen ist erloschen. Hören Sie eine Aufnahme unseres Reporterdienstes. Und jetzt rollen die ersten Fahrzeuge in die Straßen von Catetillos. Die hohen Winde werfen das Echo des Motorenlärms zurück. Nichts erinnert mehr daran, dass hier ein erbitterter Freiheitskampf tobte. Klar und sauber weht ein leichter Wind über die Straßen und Plätze. Die Sonne blitzt auf dem glänzenden Metall der Fahrzeuge, spiegelt sich auf dem Glas der Schutzmasken und bildet silberne Reflexe auf den hellgrauen Schutzanzügen der Befreier. Bald werden hier wieder Menschen leben können. Bald wird die Siedlungskommission Wohnungen und Geschäfte und den kleinen Kiosk hier gerade an der Ecke an die würdigsten verteilt haben. Katetios ist befreit. Pandora 1. Die Aufnahmen sind für Projekt Pandora nur von begrenztem Nutzen. Es geht aus ihnen nicht klar hervor, wie die Zivilbevölkerung auf die Ereignisse reagiert hat. Pandora 2. Möglicherweise hat sie keine Gelegenheit mehr gehabt zu reagieren. Das ist eine Vermutung. Pandora 1. Ich bitte, die Untersuchung innerhalb der Föderation Europa fortzusetzen. Wie hat Informationsträger Seeberg seine Erfahrungen verarbeitet? Pandora 3. Zentrales Informationsamt. Direktion. Das war am Abend des 23. Ja. Im Casino von Fort José. Mhm, Die Warnung kam etwa 30 Sekunden, bevor unsere Geräte ausschlugen. Ja. Leutnant Nazario und ich. Außerdem drei einfache Soldaten, denen wir noch Masken geben konnten. Ja, wir waren vermutlich die einzigen Überlebenden. Ja. Bei perfekter Organisation der Abwehrmaßnahmen hätte diese Quote, also hätte man sicherlich erhöhen können. Ja, ja. Ja, aber wir... Na, sprechen Sie weiter. Ja. Ich habe das Kasernengelände gesehen. Ja. Also, was sich da abgespielt hat, das kann man überhaupt nicht beschreiben. Das ist ein sehr großes Gelände. Ja, San Jose war nur der Anfang. Sie haben chemische und bakteriologische Waffen kombiniert. Ja. Ja, das gesamte Hilfssystem ist sofort zusammengebrochen. Mhm. Ja, die Krankenhäuser stehen in den Städten und dort, nehme ich an, waren die Konzentrationen höher. Ja, ja. Ich denke, die Auseinandersetzung war für uns sehr lehrreich. So, ja, meinen Sie? Ja. Niemand hat bei den Leuten die Todesursache festgestellt. Senfgas oder Cholera. Tabun oder Milzbrand, ja, oder alles zusammen. Ja. Eine Leiche sieht aus wie die andere. Wir sind beide aus dem Sperrgürtel rausgekommen. Wir haben jeden gezwungen, umzukehren. Ich weiß nicht, wie ich es schließlich doch noch geschafft habe. Ines, ich meine, Leutnant Nazario, sagte, lieber eine schnelle Kugel als eine langsame Seuche. Ja, dann lief sie. Sie werden das vergessen. Ihr Bericht wird eine Sensation werden. Ja, eine Fundgrube für die Wissenschaft. Pandora 3. Aufnahmen Weltnachrichtenservice. Archiv. Bei den Unruhen auf dem indischen Subkontinent sind offensichtlich Angehörige des BC-Sicherheitsdienstes auf die Seite der Aufständischen übergelaufen. Die BC-Forschungsstätte Dhanabad war schon früher in die Hände der Aufständischen gefallen. Der zivile Personen- und Warenverkehr wurde vorläufig eingestellt. Die indische Zentralregierung teilte mit, diese Maßnahmen würden Millionen von Menschen zum Hungertod verurteilen. Die Ständige Konferenz der nördlichen Hemisphäre hat die Staaten der Dritten Welt aufgefordert, einer bedingungslosen Kontrolle über alle ABC-Waffen zuzustimmen. Wie der Generalsekretär der Konferenz erklärte, könne es nicht weiter hingenommen werden, dass hier mit dem Risiko eines chemischen und bakteriologischen Weltbrandes gespielt werde. Gleichzeitig erklärte der Sekretär, eine direkte Gefahr für die nördliche Hemisphäre bestehe selbstverständlich nicht. Pandora 3. Zufälliger Bevölkerungsquerschnitt. Straße. Müssen Sie auch Ihre Unterschrift geben? Wofür denn? Ach, schon wieder dritte Welt. 1 Milliarde Menschen zu viel gibt's da unten. Da können ja gar keine hygienischen Verhältnisse herrschen. Aber solange die es unter sich ausmacht. Pandora 3. Repräsentativer Bevölkerungsquerschnitt. Akademiker, über 70 Jahre, Wohnung. Ich habe jetzt Seebergs wirklichen Bericht gelesen. Hier ist eine Mikrokopie. Wenn jetzt nicht die Zeit zum Handeln ist. Ja, wie denn handeln? Ich habe früher geglaubt, wir müssen erst die Gesellschaft verändern, um dann so handeln zu können, wie es uns das Gewissen befiehlt. Heute glaube ich, wir müssen immer so handeln. Warum spielen Sie den verrückten alten Professor? Ich bin kein Held. Im Zentralen Informationsamt gibt es ein Codewort. Wer das hat und in die Sendecomputer füttert, der kann eine Stunde lang oder auch eine halbe auf allen Wellen und allen Stationen die Wahrheit sagen. Seebergs Bericht verlesen vielleicht. Ja. Ja, nur ein Schock kann noch helfen. Die Welt wird am allgemeinen Desinteresse zugrunde gehen. Pandora 1. Projekt Pandora. Arbeitsgang 7-23. Die Fragestellung lautet: Wie wird die Bevölkerung der Föderation Europa auf den Einsatz von ABC-Waffen reagieren? Die Jahrzehnte, die wir überblicken, zeigen, dass der Einsatz entsprechender Produkte in entfernten Gegenden mit überraschender Selbstverständlichkeit wie ein biologisches Regulativ hingenommen wird. Eine gewisse Erregung wurde nur immer dann festgestellt, wenn sich die menschliche Ausfallquote im 10 hoch 7 Bereich bewegte. Pandora 2. Aus vorherigen Kriegen könnte der Schluss gezogen werden, dass auch bei Einsatz von ABC-Waffen die menschliche Solidarität zunehmen würde. Diese Vermutung hat sich nicht bestätigt. Erkrankte wurden nicht zu Verwundeten, sondern zu Ausgestoßenen. Diese Tatsache ist von großer Bedeutung, da sie zwar der Brutalisierung Vorschub leistet, aber die Ansteckungsquote verringert. Pandora 1. Besonderes Interesse zeigte die Bevölkerung häufig an der Tatsache, dass bei BC-Kriegsführung die gesamten technischen und baulichen Anlagen erhalten bleiben. Dieses Interesse könnte publizistisch vertieft werden. Pandora 3. Weltnachrichtenservice, Archiv. Die Länder des Sozialistischen Bundes erklärten, dass keiner der Mitgliedstaaten auf die Katastrophen in den Balkanländern Einfluss gehabt habe. Die Situation im Nahen Osten wird immer undurchsichtiger. Da sich in den meisten der kriegführenden Staaten Gegenregierungen gebildet haben, ist es für die Beobachter schwer festzustellen, wo die eigentlichen Fronten verlaufen. Die Nordafrika-Hilfe ist vorläufig eingestellt worden. Wie übereinstimmend berichtet wird, ist es den Hilfsschiffen und Hilfsflugzeugen nicht mehr möglich, ohne tödliche Gefährdung des eigenen Personals zu landen. Genaueres wurde nicht mitgeteilt. Pandora 3. Aufnahme Zentrales Informationsamt. Was tust du denn da, Irene? Mir fehlt eine Unterlage. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Aber ja. Du hast doch irgendwas vor. Ach was? Lass uns nicht länger verstecken spielen, ja? Ich werde dir ja keine Knüppel zwischen die Beine werfen. Ich habe nichts mehr zu gewinnen und nichts mehr zu verlieren. Ich bin kaputt. Dann hilf wenigstens denen, die vielleicht noch etwas zu gewinnen haben. Sie wollen ja nicht. Niemand will hören. Sie wollen nur, dass wir lügen. Mag deine Resignation. Ja. Naja, ich gehe jetzt. Hoffentlich findest du da. Pandora 3. Fort Wedding Zentrale. Ich weise darauf hin, dass diese Aufnahme zum ersten Mal in das Untersuchungsmaterial einbezogen wird. Die 20-jährige Sperrfrist für Geheimdokumente ist jetzt abgelaufen. Wohlstand. Wohlstand. Na, lange nicht gesehen. Na, wie läuft die Karriere? Ja, glänzend. Wohlstand, Professor Schmidt-Rangon. Das ist Kollege 45 vom Spezialdienst. Wohlstand. Ah, das ist die Regierung. Wohlstand, Dr. Silbercheck. Ja. Wohlstand. Ja. Meine Herren, gleich zum Thema zu kommen. Die Fragen, die ich beantwortet haben möchte, sind folgende. Steht unsere BC-Verteidigung? Ist die Bevölkerung geschützt? Was haben unsere Freunde im Osten vor? Sie wissen, die Situation wird jeden Tag bedrohlicher. Es freut mich zu hören. Ich meine, es freut mich genau. Ja, also herrscht nun Krieg zwischen den Blöcken oder herrscht keiner? Das ist das Problem. Ein Krieg ist nicht erklärt, aber klassische Kriegserklärungen gehören wohl der Vergangenheit an. Also ich persönlich neige ja dazu, dass wir es im Augenblick noch mit Drohaktionen zu tun haben. Vielleicht auch mit einem gegenseitigen Abtasten. Die Frage ist, sollen wir neutral bleiben? Neutral. Neutral, Sie wissen doch, dass die Seuchen auf Italien und Spanien übergegriffen haben. Süditalien, Südspanien. Das Gesundheitswesen dort unten bricht zusammen. Wir haben den Krieg vor der eigenen Haustür. Und die Befreiungsaktion in Polen, können Sie mir sagen, wer dahinter steckt? Die Föderation? Oder? Die bestimmt nicht. Ja, Amerika oder das eigene Land? Also steht unsere Verteidigung. Ja, also wir sind zum Schlag gerüstet. Und ich kann Ihnen nachher die neuesten Unterlagen erklären. Ja, und der Schutz der Bevölkerung? Ja, wir sind ja nie sehr populär gewesen, aber Die meisten sind sicher über ein paar Grundregeln informiert. Es kommt jetzt nur auf die Situation an, wie groß die Auswahlquote werden könnte. Auswahlquote werden kann. Spezialdienst, Kollege 45? Ich fürchte, ich kann Ihnen am wenigsten sagen. Unser Dienst überblickt die Lage nicht mehr. Eine Reihe von Mitarbeitern ist ausgefallen. Na, eins wissen wir genau. Die anderen wissen genauso wenig wie wir. Sie tappen auch im Dunkeln. Ja. Dankeschön. Wohlstand, meine Herren. Wohlstand. Schmidt-Rangon. Schmidt-Rangon. Bitte bleiben Sie doch noch einen Augenblick. Ja, ja. Ich höre, Ihr neues Ausweichquartier ist fertig geworden. Ja. Die alten Anlagen waren wirklich nicht mehr sehr vertrauenerweckend. Aber in den neuen kann man es schon ein paar Monate aushalten. So schlimm wird es nicht kommen. Ja? Ich meine, eher kommt ein Reicher ins Himmelreich als eine Bakterie über die Alte. Pandora 3. Zufälliger Bevölkerungsquerschnitt. Wohnung. Schön die Musik, nicht? Mhm. Alle Sender der Föderation Europa unterbrechen ihr Programm. Hier spricht das Zentrale Informationsamt. Mhm. Bürger, es gibt nur einen Schutz gegen ABC-Waffen. Vernichtet diese Waffen. Zwingt die Politiker zu dieser Entscheidung. Zwingt die Industriellen, die Produktion einzustellen. Ach. Es ist eine Minute vor 12. Stell doch den Quatsch ab, die mit ihrem ewigen Gelabere. Spiele immer eine Kassette. Ja. Pandora 3. Weltnachrichtenservice. Archiv. Atomwaffen einsetzen. Allerdings, so erklärte der Präsident, sei es der feste Wille der Allianz, nur saubere Waffen einzusetzen. Über den ideologischen Schranken müsse das gemeinsame Antlitz der Menschheit sichtbar bleiben. Pandora 3. Zentrales Informationsamt. Ach, Seeberg, noch nicht weg? Es fällt Ihnen wohl schwer, sich von der schönen Aussicht hier zu trennen, was? Ja, das auch. Aber ich sage mir, 20 Jahre lang haben wir verkündet Ruhe und Ordnung im Falle eines Konfliktes. Ja. Ja, und jetzt sind wir die Ersten, die sich evakuieren müssen. Das ist ein Umzug, mein Lieber. Die Gebäude hier sind doch längst zu klein geworden, das wissen Sie doch. Ja, ja, das weiß ich, ja. Naja, und wie zufällig wird der Komplex in die Berge verlagert. Ja. Unterirdisch. Ja. Vermutlich aus Gründen des Naturschutzes. Niemand zwingt Sie mitzugehen. Ja, das wollte ich damit nicht sagen. Ja. Und die Arbeit? Ja, bleib, wo du bist, weil Heimat dein bester Bunker ist. Ja, also noch ein bisschen dran feilen. Wohlstand. Ja. Hat man etwas über Irene Brunner erfahren? Die wird nicht weit kommen. Hätte ich nie bei ihr vermutet. Gott sei Dank hat ihr den Quatsch niemand abgekauft. Aber natürlich, die Panne ist peinlich genug. Ja, Wohlstand. Ja. Pandora 3. Zufälliger Bevölkerungsquerschnitt. Los, schnell, nicht stehen bleiben, weiter. Los, Herr Pumno. Bis doch, dass ein Probealarm ist. Das heißt, irgendwann trifft es uns doch. Wer? Was haben Sie denn getan, um einen Krieg zu verhindern? Pandora 3. Zufälliger Bevölkerungsquerschnitt. Krankenhaus. Zumachen. Keine Antibiotika mehr, kein Verbandsmaterial. 3/4 des Personals sind ausgefallen. Soll ich die Leute wegschicken? Schicken Sie die weg, die ohne uns durchkommen, und schicken Sie die weg, die auch mit uns sterben. Wir müssen uns auf den Rest beschränken. Bleibt nichts an. Pandora 3. Weltnachrichtenservice. Archiv. Wir geben die Lage. Es scheint, dass in weiten Teilen der Welt das öffentliche Leben momentan zusammengebrochen ist. In einer letzten Meldung, die unser Satellitenservice empfangen hat, hieß es, der Präsident der Nordamerikanischen Union habe die Kriegsführung der übrigen Nationen als barbarisch verurteilt. Aber noch sei es für den Weg der Verhandlungen nicht zu spät. Aus diesem Ringen müsse eine geläuterte Menschheit hervorgehen. Gleichzeitig wird gemeldet, die Föderation Europa habe in den Morgenstunden einen atomaren Schutzgürtel um den Kontinent gelegt. Pandora 3. Fort Wedding, Zentrale. Ich weise darauf hin, dass diese Aufnahme zum ersten Mal in das Untersuchungsmaterial einbezogen wird. Die 20-jährige Sperrfrist für Geheimdokumente ist jetzt abgelaufen. Sedlacek. Verstanden. Fernschreibbestätigung ist schon eingetroffen. Danke. Hier ist Sedlacek. Achtung. Aktion Abendstille. Einsatz 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Q, CG, AC, HC, GA, GD. B-Waffen nach Plan 3. Wenn wir diesen Krieg verlieren, dann möge uns der Himmel gnädig. Pandora 3. Aufnahme zufälliger Bevölkerungsquerschnitt. Straße. Bei der weiblichen Stimme handelt es sich mit einiger Sicherheit um die Stimme Irene Gronau. Dass man hier noch im Freien sitzen kann. Die Sonne scheint. Und es ist warm. Die Erde könnte so schön sein. Nur die Getränke schmecken nach Chlor. Und die Speiseautomaten sind leer. Das ist das Schlimmste nicht. Meinen Sie, sind noch hinter mir her? Höchstens mit halber Kraft. Frau Feiner, wir haben jetzt anderes zu tun. Millionen haben mich gehört. Und was ist das Resultat? Hilfe! Was ist los? Weg! Was? Feinde! Da drüben ist der Bunker. Das Taschentuch vor dem Mund. Steh auf, reiß sie zusammen, wir müssen. Pandora 3. Abteilung private Funksprüche. An alle. Helft uns. Unsere Nahrungsmittel gehen zu Ende. Können Bunker nicht verlassen. An alle. Helft ich gebe uns. Die Position. Wir brauchen Verbandsmaterial. Können Bunker nicht verlassen. An alle. Ich bin der letzte Überlebende. Ich brauche Hilfe. An Rettet alle. Mich. Gebt Antwort. Auch wenn ihr uns nicht helfen könnt. Ich gebe die Position. Antwortet. Antwort. Pandora 3. Repräsentativer Bevölkerungsquerschnitt. Privatbunker. Lasst uns rein! Ihr könnt uns doch hier draußen nicht verrecken lassen! Lass uns rein! Mach doch die Schleuse auf! Das ist ja entsetzlich! Wenn wir auch umkommen? Lass uns rein! Ich will nicht sterben! Pandora 3. Aufnahme Notwelle. Zentrales Informationsamt. Bürger, im Falle eines Falles, Überleben ist alles. Denk an die Selbstschutzbestimmungen. Pandora 3. Aufnahme Fort Wedding. Die 20-jährige Sperrfrist ist jetzt abgelaufen. Sedlacek, dass ich bei Ihnen vorläufig Unterschlupf gefunden habe. Ja, sieht böse aus draußen. Tja. Es kann Monate dauern, bis die Luft wieder rein ist. Ja, aber hier sind wir sicher. Also eher kommt ein Reicher, durch diesen Beton, da kann doch nichts durchkommen. Vielleicht ist Australien verschont geblieben. Nee, Kobalt, das zieht über die Welt mehr. Was ist los? Seeberg hat die Hauptschleuse zerstört und ist rausgestürzt. Was ist der Idiot? Die paar Monate noch. Ich kann die Schleuse nicht mehr abdichten. Verdammter Mist. Sind wir jetzt inzwischen schon? Pandora 3. Die übermittelte Aufnahme ist die letzte, auf der zusammenhängende sprachliche Äußerungen registriert werden konnten. Alle seitdem erfassten Aufnahmen übermitteln nur noch Geräusche, wie Wind, Sturm, Wasser. Pandora 1. Die Fragestellung lautet: Wie reagiert die Bevölkerung der Föderation Europa auf den Einsatz von ABC-Waffen? Im Großen und Ganzen scheint die Bevölkerung zu reagieren wie vorausgesagt. Unsere Prognosen erweisen sich als richtig. Die Aufklärung muss verbessert werden. Pandora 2. Ich schließe die Möglichkeit nicht aus, dass die Todesquote in der Endsumme zu einem bestimmten Zeitpunkt 100% betragen hat. Pandora 1. Diese Annahme ist mit den uns zur Verfügung stehenden Daten nicht zu beweisen. Projekt Pandora. Arbeitsgang 7-23. Dieses Programm kann nur manuell unterbrochen werden. Ich weise das Bedienungspersonal darauf hin, dass auch die akustische Wiedergabe der einzelnen Arbeitsgänge nur manuell unterbrochen werden kann. Ich warte. Projekt Pandora. Ich beende Arbeitsgang 7-23. Falls ich keine neue Anweisung bekomme, beginne ich Arbeitsgang 7-24. Projekt Pandora. Arbeitsgang 7-24. Die Fragestellung lautet: Wie wird die Bevölkerung der Föderation Europa auf den Einsatz atomarer, bakteriologischer und chemischer Waffen reagieren? Pandora 2. Projekt Pandora ist schon wiederholt bearbeitet worden. Pandora 1. Ich weise das Bedienungspersonal darauf hin, dass dieses Programm nur manuell unterbrochen werden kann. Ich warte. Pandora 3. Zufälliger Bevölkerungsquerschnitt, London, Piccadilly Circus. Repräsentativer Bevölkerungsquerschnitt Großstadt. Wohnung. Zentrales Informationsamt. Sekretariat. Pandora 1. Ich weise das Bedienungspersonal darauf hin, dass dieses Programm nur manuell unterbrochen werden kann. Ich warte. In der Sendereihe Science Fiction als Radiospiel, die von der Wissenschaftsredaktion des Süddeutschen Rundfunks betreut wird, brachten wir als Wiederholung einer Produktion aus dem Jahre 1975 Projekt Pandora von Hermann Ebeling.